Jetzt bist du blinder als ich. Wer hat das gesagt? Gary Cooper? James Stewart? Henry Fonda? Hm? Das hat keiner von denen gesagt. Das Leben ist nicht so, wie du es aus dem Kino kennst. Das Leben ist viel schwieriger. Stimmt, sicher. Aber mitunter kann auch das Leben im Kino, genauer mit dem Kino, nicht einfach sein. Nämlich durchzublicken. Platz 5. Smaragdgrün von Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde. Also, der 12. Stern ist Gwen. Der Adler ist der Graf, aber was ist sein Ziel? Du bist ein Superheld, sie ist ein Superheld. Du stehst auf sie, sie steht auf dich. Was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass man Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün zusammen sehen müsste, um als Nicht-Fan von Kerstin Giers Edelstein-Trilogie durchzublicken, wie dieses Zeitreise-Fantasy-Epos funzt, bei dem es vergnüglich und sympathisch um die Rettung der Welt geht. Irgendwie, wie immer eben. Aber hier sehr gerecht zugeschnitten auf die jugendliche Zielgruppe. Überraschung. Nein, nicht, dass sich Ice Age und Independence Day auf Platz 2 und Platz 1 gesetzt haben. Nein, die große Überraschung ist, dass Maren Ades neuer Film sich hier in den Mainstream-Charts auf Platz 4, Toni Erdmann, tummelt. Na, bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier? Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort. Vater trifft auf Tochter, anders als die Unternehmensberaterin, tätig in Rumänien, es sich auch noch in ihren schlimmsten Albträumen hätte vorstellen können. Diese schlechte Perücke und das schräg vorstehende künstliche Gebiss von Papa, bei Bedarf eingesetzt, nun, das hat etwas. Als Stimulanz für chaotische Lebendigkeit in der verordneten Welt, die Tochter sich verordnet hat. Schwirren jetzt ganz schön viele Begriffe rum hier, ne? Spaß, Glück, Leben, sollen wir ein bisschen ausdünnen? Die begeisterte Resonanz auf Toni Erdmann auf den Filmfestspielen in Cannes hat Maren Ade jetzt auch hier die Kinotüren geöffnet. Erstaunlich bei einem Film, dessen Regisseurin bisher in der eher spröden Berliner Schule-Schublade verortet war und die jetzt immerhin ein 162-Minuten-Werk vorgelegt hat, das ohne Frage skurril und saukomisch ist, aber eben auch auf komplexe Weise von einer Vater-Tochter-Geschichte erzählt und über den Haifischteich des neoliberalen Kapitalismus. Wunderbar, die Resonanz, die Toni Erdmann jetzt bekommt. Toni Erdmann ist ein überraschender Film. Platz 3. Ein ganzes halbes Jahr von Thea Sherrock. Nicht überraschend dagegen Game of Thrones-Star Emilia Clarke zusammen mit die Tribute von Panem-Star Sam Claflin, also unkonventionelle Frau aus der Unterschicht trifft auf vollständig Gelähmten aus der Oberschicht. Ob die sich wohl verlieben? Kommen wir jetzt zum Weltuntergang der Erste. Platz 2. Ice Age, Kollision voraus von Michael Thurmeier. Natürlich könnte ich anfangen zu erzählen, der wievielte Teil dieser Film der Eiszeitsaga das nun eigentlich ist. Aber das würde auch nicht helfen. Scrat, das Säbelzahn-Eichhörnchen, löst diesmal im Versuch, seine Eichel nicht zu verlieren, einen Bruch im Raum-Zeit-Kontinuum aus. Oder wie auch immer, jedenfalls, das sei festgestellt, wachsen Sid, Money und die Ego über sich hinaus. Ich lasse das jetzt mal mit dem getretenen Quark, der breit wird, aber nicht stark beiseite, obwohl passen könnte dieser Schnack auch auf Weltuntergang Nummer 2, der, wie bereits angedroht, auf Platz 1 zu passieren droht. Independence Day, Wiederkehr von Roland Emmerich. It's the end of the world. Ich kann nicht glauben, dass es 20 Jahre her ist. Doch ist es. Zwei Dekaden nach dem Sieg über die Aliens im ersten Teil von Independence Day sind die Menschen geeint. Aber ihr Schutzschild, da irgendwo höher Mond, oh mein Gott, hält die erneut angreifenden Außerirdischen nicht ab. Das ist definitiv viel größer als das letzte Mal. Roland Emmerich erzählt die alte Geschichte aus Teil 1 langweilig noch einmal. Noch mehr Computerspiel. Und die Angst, die vielleicht als geheimer Ursprung in den monumentalen Weltuntergangsgeschichten waberte, hat sich im Kino heute eh erledigt. Schrecken verbreiten da eher Handyfilme, gedreht von Attentätern wie in Paris oder von Opfern von Polizeigewalt in den USA. Independence Day, Wiederkehr, ist heute nur lächerlich. Das Leben ist nicht so, wie du es aus dem Kino kennst. Das Leben ist viel schwieriger.